Tonight, Vater, wir kommen heute Abend vor dich. And we just pray that you would bless the message this evening. Wir bitten dich, dass du die Botschaft heute Abend segnest. Speak to our hearts through your word. Sprich in unser Herz hinein durch dein Wort. Build us up and encourage us. Bau uns auf, Herr, ermutige uns. We thank you for these words in Jesus' name. Wir danken dir, Herr, für diese Worte in Jesu Namen. Okay, as I said, I want to speak about small groups. Ich möchte gerne über Kleingruppen sprechen. And maybe some ask why small groups. Und vielleicht stellt sich manche die Frage, warum kleine Gruppen? Well, I'm convinced that though it's something small, it can bring a big change in people's lives. Ich bin davon überzeugt, obwohl es nur eine kleine Sache ist, kann es eine große Veränderung im Leben eines Menschen bewirken. And if we were to express what the church is all about, wenn wir das zusammenfassen, worum es in der Gemeinde im Kern geht, I think we could say that the ministry of the church is about changed lives. Ich glaube, da könnten wir sagen, dass der Dienst der Gemeinde sich um das Verändern von Leben dreht. I think that is each one of us our testimony that God has changed our lives. Also, das könnte jeder von uns als Zeugnis geben, dass Gott unser Leben verändert hat. And God is working in the world still changing lives. Und Gott wirkt in dieser Welt und verändert Leben. And he's connecting people to a life-giving community through Christ. Like this community. Und er verbindet Menschen mit einer lebensspendenden Gemeinschaft, so wie das auch diese Gemeinde darstellt. And what we see today is that more and more churches are beginning small group ministries or programs. Und wir beobachten, dass immer mehr Gemeinden so Kleingruppendienste und Programme anfangen. Because they realize the importance and the value that it has. Denn sie kommen auf eines drauf, dass das eben einen großen Wert besitzt. For creating a healthy, growing Christian community. Und es ist sehr wichtig, um eine gesunde, wachsende christliche Gemeinschaft zu erhalten, zu bilden. Now we basically started with small groups about 2.5 years ago. Vor ungefähr 2.5 Jahren haben wir mit Kleingruppen begonnen. Because as the church was getting bigger, we sensed the need to connect people. Denn als die Gemeinde wuchs, hatten wir das Bedürfnis, dass Menschen miteinander verknüpft werden. We saw small groups as a very practical way to do this. Und das sah wie ein sehr praktischer Weg aus, um das zu vollbringen. Where people can experience biblical fellowship. Dass Menschen diese biblische Art von Gemeinschaft erleben. And what's great is it can happen right in the privacy of our own homes. Und was so großartig ist, dass es in der Privatsphäre des eigenen Heimes passieren kann. We don't need a larger facility to accommodate this ministry. Man braucht keinen größeren Raum, um das zu schaffen. We can use the resources God has already given all of us, our homes. Man kann das verwenden, was Gott uns schon gegeben hat, unser Heim. And invite people to come in. Und man kann Menschen in sein eigenes Heim einladen. And have fellowship with one another. Und Gemeinschaft haben miteinander. So this is part of the reason that we started with small groups. Also das ist einer der Gründe, warum wir das begonnen haben. It's also a great way to see lives being changed. Und es ist auch eine großartige Möglichkeit, um zu sehen, wie sich das Leben von Menschen verändert. And for people to make friends. We need to make friends in the church. Und dass man auch Freunde gewinnt, auch in der Gemeinde ist das notwendig. Now we didn't really use the term community when we first started with this. Ja, wir haben nicht den Begriff Gesellschaft, Community. Gemeinschaft verwendet am Anfang. And we didn't really use that with reference to small groups, but now we're thinking more that way. Aber jetzt da denken wir mehr, jetzt haben wir diese Kleingruppen und wir denken mehr in diese and Richtung. And we see that it was really something that was missing in our church. Und wir haben dann wirklich erkannt, dass das echt gefehlt hat in der Gemeinde. And as you know, we've been in transition. Und wie ihr wisst, wir haben ja einiges an Veränderungen durchgemacht. The biggest one is that we're moving from being a small church to a larger size church. Die größte Veränderung ist, dass wir von einer kleinen Gemeinde zu einer größeren Gemeinde gewachsen sind. So, you know, there are some growing pains. Und da gibt's auch so Wachstumsschmerzen. And you know, because of this, we've sensed that we need to change some of the structure a little bit in the church. Und so sind wir auch darauf gekommen, wir müssen die Struktur in der Gemeinde etwas actually, ändern. Actually, to add some more structure in small groups is one of those things. Oder wir müssen mehr Struktur hinzufügen und Kleingruppen sind so eine Art Struktur. So we're no longer this small family church. Also wir sind nicht mehr diese kleine familiäre Gemeinde. But we have really grown. Sondern wir sind wirklich gewachsen. And some things out of necessity need to change. Und aus einer Notwendigkeit heraus müssen sich manche Dinge ändern. So I have a question for you. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. How many here tonight like to enjoy a cup of coffee with someone at a cafe? Wie viele gehen gerne ins Kaffeehaus und trinken mit jemandem einen Kaffee? Oh, we have a lot of coffee drinkers here tonight. Okay, viele Kaffeetrinker hier. That's good. You're my friend. There's just something about a cup of coffee. Irgendwas hat so eine Tasse Kaffee an sich. I can't start my day without one. Also ohne so eine kann ich meinen Tag nicht beginnen. And maybe later in the day, you get together with a few friends, you sit down with a cup and have a nice talk. Und vielleicht irgendwann später am Tag setzt du dich wieder hin mit Freunden, Tasse Kaffee und du plauderst so. Enjoy one another's company. Und du genießt einfach die Gemeinschaft mit dem anderen. Just spend time with friends. Einfach Zeit mit Freunden zu verbringen. Well, have you ever enjoyed a cup of coffee at a cafe or maybe at a Starbucks? Vielleicht warst du schon mal in einem Café oder in einem Starbucks. I like Starbucks. I think you do too, right? Okay, also manche mögen hier Starbucks. Well, if you went to a Starbucks in America, also wenn du in Amerika in einen Starbucks reingehst, you may or may not notice a card that they have on display off on the side. Fällt dir vielleicht so eine Karte auf, die sie auf der Seite hängen haben? It's a card that they use to promote career opportunities at Starbucks. Es ist eine Karte, wo Stellenangebote ausgeschrieben sind, also Karrieremöglichkeit bei Starbucks. And yesterday I went to Starbucks down in the first district. Unfortunately, they don't have this card. Und gestern war ich im ersten Bezirk im Starbucks, aber die haben unglücklicherweise diese Karte. They have nicht. Something similar, but it's in German and doesn't say the same thing. Es ist so ähnlich, es ist auf Deutsch, es sagt nicht wirklich genau das gleiche aus. But I have here what it says in English in America. Aber ich habe ja das, was in Amerika auf diesen Tafeln steht. Now, don't get me wrong, I'm not looking for a job at Starbucks. Also versteht mich nicht falsch, ich möchte mich jetzt nicht bewerben bei Starbucks. But it's tempting for a coffee drinker like me. Aber es ist verlockend für einen Kaffeetrinker wie mich. Because I like a good cup of coffee. Weil ich eine gute Tasse But Kaffee I'm mentioning schätze. Starbucks because it relates to what I want to talk about tonight. Aber ich nenne Starbucks, weil das eben damit zu tun hat mit dem This card has such an interesting title on it. Dieses Schild hat so einen interessanten Titel. And it says this. Und dort steht: Creating community. Make a difference in someone's day. Gemeinschaft schaffen, mach einen Unterschied im Tag eines anderen. Well, creating community is something that we desire to do here in the church. Gemeinschaft zu schaffen, das möchten auch wir hier in der Gemeinde. Now, on the back of the card, it's even more interesting. Aber auf der Rückseite dieser Karte, die aufliegt, steht noch was viel Interessanteres. Yeah, listen to what they say here. It says, when you work at Starbucks, es steht da, wenn du bei Starbucks arbeitest, you can make a difference in someone's day, dann kannst du einen Unterschied machen im Tag eines anderen Menschen. By creating an environment, indem du eine Umgebung schaffst, where neighbors and friends can get together, in der Nachbarn und Freunde zusammenkommen können, and reconnect while enjoying a great coffee experience. Und wieder zusammenkommen, während sie einen großartigen Kaffee genießen. Now isn't that interesting? Ist es nicht interessant? Starbucks sees itself in the business of doing more than just selling a cup of coffee to people. Das Starbucks Division sieht mehr als nur einen Kaffee zu verkaufen. It believes that part of its corporate purpose, sie glaubt, dass also der Sinn dieser Gesellschaft, is to create environments, die Mission ist, dass sie eine Umgebung schaffen, that will connect people in a very meaningful way, die Menschen in einer bedeutsamen Art und Weise miteinander verknüpft, so that it changes the quality of their lives. Und sich dadurch die Qualität des Lebens verändert. Wow, it sounds kind of like what churches are supposed to be doing, doesn't it? Klingt eigentlich so, als ob das der Auftrag von Gemeinden wäre. I think someone there has been reading the Bible. Ich glaube, irgendjemand bei Starbucks hat die Bibel gelesen. There has to be some Christians in that organization. Es muss da ein paar Christen geben. So. But according to the Starbucks website, aber wenn man auf die Starbucks Webseite schaut, what they are selling is the Starbucks experience. Was sie dort verkaufen, ist die Starbucks Erfahrung. And you know what? People are buying into that experience. Und die Menschen, die kaufen sich da ein in diese Erfahrung. I checked out their website to see how much they've made in revenues. Und ich habe ihre Homepage angeschaut und wollte schauen, wie viel Umsatz sie machen. Last year they made over $5 billion. Und letztes Jahr waren es 5 Milliarden Dollar. And this year they expect Und für dieses Jahr erwarten sie over 6 to 7 billion. Mehr als 6 oder 7 Milliarden. And actually they've already made 6.5 billion up to the third quarter. Und bis zum dritten Quartal haben sie eigentlich schon 6,5 Milliarden. They still have 3 geschafft. Months to go, Aber 4 months to go. Immer noch 3 Monate so Zeit. So I think they will beat their goal. Und ich glaube, sie werden ihr Umsatzziel übertreffen. Well, that's not bad for a company whose primary commodity is beans. Das ist eigentlich nicht so schlecht für eine Gesellschaft, deren Hauptgeschäftsanteil mit Bohnen handelt. You know, Starbucks is very passionate about coffee beans. Aber Starbucks ist eben sehr leidenschaftlich, was Kaffeebohnen betrifft. And what do you think we as God's people should be passionate about? Was glaubt ihr, was unsere Leidenschaft sein sollte als Gottesmenschen? Is it beans? Sind's auch Bohnen? I don't think so. They're great, but it's more eher than nicht. That. Sie sind zwar großartig, aber es geht um mehr. I think you would agree that we should be passionate about people. Ich glaube, ihr würdet zustimmen, dass es um Menschen geht. God is so passionate about people. Und Gott ist so, hat so viel Leidenschaft für Menschen. That is the reason that he sent his son to this earth. Und das ist auch der Grund, warum er seinen Sohn auf diese, in diese Welt We find this in Luke 19, verse 10. Und das finden wir auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10. It says here, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Und da steht, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. God is passionate about people. Gott sehnt sich nach Menschen. And we should be too. Und wir sollten das auch sein. Now there's another aspect that comes into this. Und es kommt noch ein Aspekt mit hinein. And we find it in John 17. Und das ist im Johannesevangelium 17. Here we can read about God's dream for us. Und da lesen wir über den Traum Gottes, den er für uns hat. For his people, we find it in the words of Jesus' prayer. Und wir finden das im Gebet Jesu in Kapitel 17. Now here he is, he's about to go to the cross and die for us. Und Jesus ist dabei, ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben. And he not only prays for himself, und er betet nicht nur für sich selbst, but he prays for those he will be leaving behind. Sondern er betet auch für die, die er zurücklassen wird. Prays for his disciples. Für seine Jünger. And then he prays for those who would follow them. Und dann betet er auch für die Menschen, die seinen Jüngern folgen würden. So his focus is on his followers. Also sein Augenmerk liegt auf seinen Nachfolgern. And the concern was for the depth of relationship that they would have together. Und es ging ihm vor allem um die Tiefe der Beziehung, die sie untereinander haben würden. The relationship they would experience with one another. Die Beziehung, die sie erfahren würden untereinander. Let's see if you see this with me. Look to verse 11. Wenn ihr den Vers 11 seht, schaut, vielleicht seht ihr das auch. Okay, and we'll see what Jesus said here. He says in verse 11, I am no more in the world, and yet they themselves are in the world, Jesus and I come to you. Jesus sagt hier, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Okay, so Jesus is about to go to the cross. Also er ist dabei, ans Kreuz zu gehen. And then he will be returning to the Father. Und wird zum Vater zurückkehren. Then he says, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one even as we are. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, Now, this, dass sie eins seien wie wir. This being one speaks of relationship, speaks of intimacy. Dieses Einssein spricht von einer Beziehung, spricht von Intimität. Now go a little further down in the chapter to verse 20. Und wir wollen zu Vers 20 hinunterspringen. And let's read that. It says, I do not ask on behalf of these alone, speaking of the disciples. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Jünger. But for those also who will believe in me through their word. Sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. And notice the beginning part here in verse 21. Der Vers 21. That they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. That they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So do you notice here what was on Jesus' heart in verse 11? Erkennt ihr, was hier Jesu auf dem Herzen brannte in Vers 11? He's speaking to his disciples. Er spricht von seinen Jüngern. It was that they also may be one, even as we are one, as sagt, the Father and mögen, the Son are one. Mögen sie eins sein, so wie wir eins sind, der Vater und der Sohn. So Jesus is speaking about a very close relationship here. Also Jesus spricht hier von seiner sehr engen Beziehung. And his invitation goes out not only to the disciples. Und seine Einladung gerichtet sich nicht nur an die Jünger. But it's for those who would come to faith through hearing the message of the disciples. Sondern auch die, die zum Glauben kommen würden, wenn sie die Botschaft der Jünger hören. And that includes all of us sitting here. Und das schließt auch uns heute Abend hier ein. We're part of this prayer. Wir sind ein Teil dieses Gebets. Now, Jesus' prayer and his dream here. Also das Gebet Jesu und sein Traum. Is that all of us would be one. All of his followers would be one. War, dass all seine Nachfolger eine Einheit sein würden. That we might experience very meaningful relationships with each other. Dass wir sehr bedeutsame Beziehungen miteinander hätten. Just like the Trinity has always experienced. So wie das auch die Dreieinigkeit immer schon erlebt hat. And it's all about God's life in me. Und es geht immer darum, dass Gottes Leben in mir ist. Being expressed through me to others. Dass Gottes Leben in mir wirkt durch andere, that zu anderen hin. My life has an influence upon the world that is watching us. Dass mein Leben einen Einfluss auf die Welt hat, die uns beobachtet. Maybe you notice this in verse 21. Vielleicht ist euch das in Vers 21 aufgefallen. In the last part of the verse. Im letzten Teil des Verses. Jesus said, so that the world may believe you sent me. damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wow, do we realize the weight of those words from Jesus? Ist uns klar, was für ein Gewicht diese Worte Jesu haben? He was basically saying this, that the credibility of his life and his message. Er hat gesagt, dass die Glaubwürdigkeit seines Lebens und seiner Botschaft in the eyes of unbelievers in den Augen von ungläubigen Menschen is dependent upon the way that his followers relate to each other. Davon abhängt, wie seine Nachfolger miteinander umgehen. So somehow Jesus sees their belief. Also irgendwie sieht Jesus deren Glauben and our behavior connected. Und unser Verhalten miteinander verbunden. What are they seeing in our lives? Was sehen sie in unserem Leben? You know, it's as if he is saying that unbelievers are just waiting to believe. Es klingt so, als ob Ungläubige nur darauf warten, zum Glauben zu kommen. But how do they see us relating to one another? Aber wie sehen sie, wie wir miteinander umgehen? Is there oneness? Gibt es da eine Einheit? What do they see in our lives when we're on the job? Und was sehen sie in unserem Leben, wenn sie uns bei der Arbeit beobachten? Or just in the neighborhood? Oder einfach nur als Nachbarn? When I'm on a Straßenbahn or an U-Bahn. Wenn ich in einer Straßenbahn sitze oder in einer U-Bahn. When I'm just around with friends and family. Wenn ich einfach nur mit Freunden und Familie unterwegs What do bin. People observe about me? Was nehmen die Leute an mir wahr? Do they see God there? Sehen sie Gott in meinem Leben? This is the question. Das ist die Frage. Now, is there a real difference between them, the unsaved, and us? Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen einem Erretteten und einem Nicht-Erretteten? So we need to ask ourselves not only what kind of example am I inside the church? Und wir sollten uns nicht da fragen, was für ein Beispiel bin ich innerhalb der Gemeinde? Well, what kind of an example am I out there, outside the church? Sondern was für ein Beispiel bin ich auch da draußen, außerhalb der Gemeinde? Both testimonies are important. Beide Zeugnisse sind wichtig. So the fulfillment of Jesus' dream for community. Und die Erfüllung des Traums Jesu für diese Gemeinschaft. It is not just about us, it's about them. Es geht nicht nur um uns, es geht um sie. What are they seeing? What are they hearing? Was sehen sie? Was hören sie? Personally, I think that small groups are a great place for community. Persönlich glaube ich, dass Kleingruppen ein großartiger Ort sind für Gemeinschaft. Because they provide a safe, comfortable environment for us. Weil sie eine sichere, eine angenehme Umgebung für uns schaffen. Where we can learn about God and His Word. Wo wir über Gott und sein Wort lernen können. And we can live and share the Christian life together with other people. Und wo wir leben und das christliche Leben mit anderen teilen können. Now I don't know how maybe you view our church. Ich weiß nicht, wie du unsere Gemeinde wahrnimmst. But I would like to see CIG this way. Aber ich würde die CEG gerne so sehen. As a place where sinners become saints. Einen Ort, wo Sünder zu Heiligen werden. Who serve the purpose of God in their generation with joy. Die den Zweck Gottes in ihrer Generation mit Freude dienen. See, it includes us and it includes them. Das schließt uns mit ein und auch sie. Sinners becoming saints. Sünder werden Heilige. But what do they see when they watch the saints? Aber was sehen sie, wenn sie die Heiligen beobachten? This is the thing. Und das ist die. You see, as a church, we have a mission. Als Gemeinde haben wir eine Mission. And it's much more than just gathering together like tonight on a Sunday. Und es geht ja um viel mehr als sich nur am Sonntag zu versammeln. And, you know, experiencing corporate worship together. Und gemeinsam Anbetung zu haben. It's wonderful, it's great. Das ist wunderbar, das ist auch großartig. But it's only a part of our Christian life and experience. Das ist ja nur ein kleiner Teil unseres christlichen Lebens und unserer Erfahrung. I think that small groups is another very important part. Ich glaube, dass so eine Kleingruppe ein sehr wichtiger Teil ist. So we need to ask, what is our mission or our goal as a church? Und wir müssen uns fragen, was unsere Mission oder unser Ziel als Gemeinde ist. And then how can we best fulfill that? Und wie wir das am besten erreichen können. Oh, actually we only have to look to the Bible to get the answer. Eigentlich müssten wir nur in die Bibel gehen, um das zu entdecken. If we go to Matthew 28, wenn wir ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Jesus schauen, actually defined it for us. Hat das Jesus für uns schon definiert. In his parting words, just before he leaves the disciples and ascends to heaven. In seinen Abschiedsworten, kurz bevor er die Jünger verlässt und in den Himmel auffährt. Look what he says in verses 19 and 20. Sagt er in den Versen 19 und 20, Matthäus 28. Yeah, he says, go therefore and make disciples of all nations. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Teaching them to observe all that I command you. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So Jesus makes it clear that our mission, the mission of the church, also Jesus macht's recht klar, dass die Mission der Gemeinde, der Kirche, to make disciples. die ist, Jünger zu machen. Wow. How do we actually reach that goal of making disciples? Und wie können wir dieses Ziel erreichen, diese Vorgabe? Well, we need to answer a few questions. Und dazu müssen wir ein paar Fragen beantworten. And I think it will help us out with this. Und ich glaube, hier gibt's ein bisschen Hilfe. First one's kind of easy, we've kind of already answered it, but first, what do we want people to become? Die erste Frage ist, was wollen wir, dass Menschen werden? What do we want the result of all our effort and work as a church to be? Was wollen wir, dass unsere ganzen Anstrengungen und Bemühungen als Gemeinde, wo soll's hinführen? The Bible says it's to make people disciples of Jesus Christ. Die Bibel sagt, dass Menschen Jünger Jesu Christi werden. So I think that's a great mission and goal. Und ich glaube, das ist eine großartige Mission und ein großes Ziel. And the second thing we have to ask ourselves. Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen. What do we want them to do? Was wollen wir, dass sie tun? How do they, you know, become a disciple? Wie wird man ein Jünger? So how are we going to do this? The Bible has the answer to that too. Und die Bibel hat auch darauf eine Antwort. In Matthew 22. In Matthäus 22. And Jesus was speaking here to the Pharisees. Jesus spricht hier zu den Pharisäern. And it gives us an answer as what we're to do. Und gibt uns eine Antwort auf diese Frage. So Matthew 22, verse 37 through 39. Matthäus 22, 37 bis 39. And Jesus says this, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. This is the great and foremost commandment. Dies ist das höchste und größte Gebot. The second is like it. You shall love love your neighbor as yourself. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So Jesus says here that loving God and loving your neighbor is what it all comes down to. Also Jesus sagt, Gott zu lieben und deinen Nachbarn zu lieben ist das, worauf es ankommt, wenn man alles andere weglässt. Wow, that's pretty simple, isn't it? Und das ist ziemlich einfach, nicht? Okay, let's see. Love God. Also, love my neighbor. Liebe Gott und ich soll meinen Nachbarn auch lieben. Nächsten. Yeah, to love God and love others. Gott und andere lieben. So these two activities are what really reveal a person's spiritual growth or maturity. Und diese Dinge offenbaren das Wachstum und die Reife eines Menschen. Because these verses are implying that spiritual growth is a process. Denn diese Verse offenbaren, dass das geistliche Wachstum ein Prozess ist. And a process is something we can measure. Und ein Prozess ist etwas, das man messen kann. We can measure our maturity by how much we've grown in our love for God. Wir können unsere Reife daran messen, wie sehr wir gewachsen sind, unsere Liebe zu Gott. And how much we've grown in our love for others. Und auch wie sehr wir andere Menschen lieben. So we need to ask ourselves, you know, gee, how are we measuring up today? Und wir können uns die Frage stellen, wo stehe ich darin heute? You know, spiritual maturity is not this point in time. Meine geistliche Reife ist nicht dieser festgelegte Zeitpunkt. I wake up in the morning. Also ich stehe auf in der Früh. I'm mature today. I was waiting for this day. Heute Morgen bin ich also reif. I'm going to tell everybody in the church about it. Und ich habe auf diesen Tag nur gewartet. Heute erzähle ich allen davon. Do you know what happened to me heute today? Bin ich großjährig. Weißt du, was mir heute passiert ist? When I woke up. Als ich aufwachte. Mature. Ich war reif. I'm sorry, it doesn't quite happen that way. Aber so funktioniert es leider nicht. Well, maybe it's completing some programs. Vielleicht geht es ja darum, ein Programm zu vollbringen. Go to college, go to seminary. Aufs College zu gehen, aufs Seminar zu gehen. Yeah, completed the course, finished my program. Okay, ich habe den Kurs abgeschlossen, das Programm beendet. Look at this paper. Schaut euch mal dieses Stück Papier an. Mature. Jetzt bin ich. It's not a completed program. Aber das Programm wird nie abgeschlossen werden. Maybe it's an acquired skill. Vielleicht ist es eine Fähigkeit, die ich erwerben kann. Have you noticed how I've been performing my ministry in the church? Wenn euch vielleicht schon aufgefallen ist, wie ich meinen Dienst vollbringe in der Gemeinde. Been to all the training classes. Dass ich all diese Kurse absolviert habe. Took a test for see what my spiritual gifts are. Ich habe sogar einen Test gemacht, wo meine geistlichen Gaben liegen. Hey, I'm doing great. I am mature. Also ich bin super drauf, ich bin reif. Well, it's not quite like that either. So funktioniert's aber auch nicht. Actually, just like we need to work and exercise to be physically fit. Genauso wie es darum geht, zu arbeiten und zu üben, um körperlich fit zu sein. Spiritual maturity is something we have to continually pursue. Ist die geistliche Reife auch etwas, dem man also eigentlich ständig nach. You can't just stop physical exercise and say, oh, yep, I'm fit now, I'm done. Don't have to exercise anymore. Einfach aufhören mit dem Trainieren und sagen, okay, jetzt bin ich fertig, ich bin jetzt fit. No, well, it's like that spiritually too. You have to keep at it. Ja, man muss immer dranbleiben. So spiritual growth is meant to be a continual pursuit. Also geistliches Wachstum ist ein fortwährender Prozess. Of our relationship with God and with others. Unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zum Nächsten. I like this. It's just two things, real simple to remember. Es sind nur zwei Dinge und die sind auch ganz leicht zu merken. Now, let's see. I wanted to go to. Oh yes. Mixed my pages up here. I have too many pieces of paper here. I think. Yes, there it is. Good. I want to talk about loving our neighbor, loving others. Ich möchte darüber sprechen, wie das ist, seinen Nächsten zu lieben. I believe we can separate it into two categories. Ich glaube, wir können das in zwei Kategorien unterteilen. Those inside the faith, that would be believers. Die im Glauben stehen, also Gläubige. Also and those outside of the faith, the unbelievers, those who are not here with us tonight. Die vielleicht außerhalb des Glaubens sind, die heute Abend nicht hier sitzen. We're to love these two groups of people. Und es geht darum, diese beiden Gruppen zu lieben. And this is clear from the scriptures. Galatians 6:10 says this. Das ist da sehr deutlich, auch aus der Schrift. Im Galaterbrief ist das, Kapitel 6. It says, while we have opportunity. I'll read the whole verse. Here. Mm-hmm. It says, while we have opportunity, let us do good to all people. 6:10. Mm-hmm. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes an jedermann tun, allermeist. And especially to those who are of the household of faith. Allermeist aber an des Glaubens Genossen. And if you go forward a little bit to 1 Thessalonians 3. Und wenn in den ersten Thessalonicher Brief geht, Kapitel 3. Verse 12, we see the same thing. Da sehen wir das Gleiche. It says, may the Lord cause you to increase and abound in love for one another. Verse 12. Mm-hmm. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander. And for all people, just as we also do for you. Und zu jedermann, wie wir auch sie zu euch haben. So I think spiritual maturity, we could define it this way. Also ich glaube, geistliche Reife könnte man so definieren. It's continual progress in three vital relationships. Es ist ein fortwährender Prozess in drei wichtigen Beziehungsrichtungen. It's my relationship with God. Es ist meine Beziehung zu Gott. My relationship with other believers. Meine Beziehung zu anderen gläubigen Menschen. And my relationship with unbelievers. Und auch meine Beziehungen zu Menschen, die Gott nicht kennen. So in answering the question, what do we want people to do? Und wenn wir diese Frage jetzt beantworten wollen, was sollen Menschen tun? We could say it this way. Könnten wir so formulieren. We want people to grow in their intimacy with God. Wir möchten, dass Menschen in ihrer Nähe zu Gott wachsen. To grow in community with other believers. In ihrer Gemeinschaft wachsen mit anderen Gläubigen. And with their influence with unbelievers. Und auch in ihrem Einfluss Ungläubigen gegenüber. So for growth, maturity to happen, also um Wachstum, um Reife, we also need to passiert, ask this. Müssen wir uns folgende Frage stellen. Where do we want people to go? Wo wollen wir, dass die Menschen hingehen? Where is this going to happen? Wo sollen sie sich hinbewegen? Wo soll das passieren? I believe the answer, one of the best answers, is small groups. Und ich glaube, eine der besten Antworten sind diese kleinen Gruppen. So why small groups? Und warum diese kleinen Gruppen? Well, I believe they're a vital key to our success as a church. Ich glaube, sie sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg einer Gemeinde. To our spiritual health as the church continues to grow. Auch ein Schlüssel zu unserer geistlichen Gesundheit, während wir wachsen. You see, small groups are the best place for intentional and sustained growth to happen. Seht ihr, da Kleingruppen sind das beste Werkzeug, um absichtliches und unterstütztes Wachstum. Yeah, it's where people can be personally challenged. Also Menschen werden auch persönlich herausgefordert. And encouraged. Und auch ermutigt. In their relationship with God and others. In ihrer Beziehung zu Gott und auch zu anderen. Okay, so it's on purpose, it's planned. Also es ist geplant, es hat eine Absicht. And then it's something that is sustained. There's people to support you and encourage you in it. Gibt's auch wieder viel erhalten. Es gibt Menschen da, die dich ermutigen und aufbauen. So small groups are a place where people can experience Christian community. Also kleine Gruppen sind der Ort, wo Menschen christliche Gemeinschaft erleben können. No, it's about learning to do life together. Und es geht darum, dass man lernt, das Leben miteinander zu leben. To live the Christian life. Das christliche Leben miteinander zu leben. To experience it with others. Es zu erfahren mit anderen zusammen. Why, you might even have a cup of coffee as you do it. Vielleicht gibt's sogar eine Tasse Kaffee, während du es machst. Maybe it'll be Starbucks. Vielleicht sogar eine Starbucks-Tasse. I have my coffee and my cup right here. I'm ready. Und ich habe meinen Kaffee und meinen Hefel schon hier. I hope you're ready too. Und ich hoffe, euch geht's genauso. You can do a lot around a cup of coffee. Man kann viel um eine Tasse Kaffee herumbauen. So don't forget to invite someone to join you. Also vergesst nicht darauf, jemanden einzuladen. Share your Christian experience. Eure christliche Erfahrung mit jemandem zu teilen. And maybe you want to buy them a cup of coffee. Und vielleicht willst du sie einladen auf einen Kaffee. Okay. So I encourage you first to love God. Also ich möchte euch ermutigen, Gott zu lieben. Love his people. Sein Volk zu lieben, and love the unbeliever. Und auch den Ungläubigen. Be inviting them. Spend time with sei jemand, people. Der Leute einlädt und Zeit mit ihnen verbringt. Let's be a people of community. Lasst uns ein Volk der Gemeinschaft sein. Godly community. Gemeinschaft unter Gott. A community that reaches out to a lost and dying world. Eine Gruppe, die sich ja ausstreckt nach einer verlorenen und sterbenden Welt. That so desperately needs to know Jesus. Die so dringend der Jesus braucht. The Jesus that we know, love and serve. Den Jesus, den wir kennen, den wir lieben und dem wir dienen. More than ever we need to be a loving church in a dying world. Und mehr als alles andere müssen wir eine liebende Gemeinde in einer sterbenden Welt sein. You know what Austria needs? You. Was Österreich braucht, das seid ihr. You're God's answer for this country. Denn ihr seid Gottes Antwort für dieses Land. And it's all about loving God. Und es geht einfach nur darum, Gott zu lieben. Loving his people. Sein Volk zu lieben. And having a love for those who are not yet here with us. Und auch die zu lieben, die noch nicht hier bei uns sind. Let's just read one verse as we close. Ich möchte noch einen Vers zum Abschluss lesen. In John 13, verse 35. Das ist Johannes Kapitel 13, 35. Jesus said this. Jesus sagt Folgendes. Said that by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. And then in James 2:8. Und in Jakobus 2:8. Let's be a church that fulfills the royal law of Scripture. Lasst uns eine Gemeinde sein, die das königliche Gesetz erfüllt. Which is, you shall love your neighbor as yourself. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And James says, if we're doing this. Und Jakobus sagt, wenn wir das tun. You're doing well. Wenn ihr das tut, dann tut ihr gut. So go out and do well. Also geht hin und tut gut. Amen. Okay, thank you. Let's pray. Father, we thank you so much tonight. Vater, wir danken dir so sehr heute Abend. For these words. Für diese Worte. And Father, we want to be a church of community. Und Herr, wir möchten so eine Gemeinde der Gemeinschaft sein. That is also reaching our community. Die auch die Gemeinschaft rundherum erreicht. And perhaps there's someone here tonight. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier. You don't have a relationship with God. Und du kennst diese Beziehung zu Gott. But you would nicht. Like to. Aber du würdest sie gerne erfahren. And tonight you can make that choice. Und heute Abend kannst du diese Entscheidung treffen. It's very simple. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Simply come to the Father. Komm einfach zum Vater. Say, Father, forgive me. Und sag, Vater, vergib mir. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. I want to be in relationship with you, with your Son Jesus Christ. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben, zu deinem Sohn Jesus Christus. And with his people. Und mit seinem Volk. I want to be one with you. Ich möchte eins sein mit dir. I pray this, Father, in Jesus' name. Ich bete das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay. Now, if Gerrit and Beata would come up, we're going to hear just a brief testimony concerning small groups. Wir möchten ein kurzes Zeugnis hören bezüglich betreffend auch kleine Gruppen. They've been involved with small groups for, I think, many years. Sie sind schon ein paar Jahre. We just want to hear a few words from in Kleingruppen aktiv und möchten ein paar Worte hören von Ihnen. Ja, wir haben sehr viele Jahre in Gemeinschaft gelebt zusammen als Ehepaar, als Familie. We have lived in a community together many years already as a couple, as a family. Von 1986 bis Jahr 2000. From 1986 to the year 2000. Wir hatten eine Lebensgemeinschaft. We had a Lebensgemeinschaft. Hier in Wien etwa 8 Mitarbeiter. And we had 8 staff workers. Yeah. Okay, we had 8 in your Lebensgemeinschaft. 8 Mitarbeiter hatten wir. We had 8 workers. Und wir lebten in einem Haushalt zusammen. Okay, we all lived in a community. Und wir hatten einen Dienst. And we had a ministry. Leute von der Straße aufzunehmen. And our ministry was to gathering people from the street. Mit lebensbestimmenden Problemen. And these people had really big life problems. Drogenprobleme. Drug problems. Und wir durften es erleben in vielen Jahren. And we could experience in those many years. Dass Menschen, die kriminell waren, that, people who were criminals, die in ihren Seelen zerstört waren, who were hurt in their souls or destroyed in their souls, die echt krank waren, they were really sick people, wenn sie in eine Gemeinschaft kamen, when they came into a community, die mit Jesus gelebt hat, and in a community that lived with Jesus Christ, sie haben diese Liebe empfangen, we experienced that they could receive this love. Sie haben sich für Jesus geöffnet. And they opened themselves for Jesus. Und sie haben von den Mitarbeitern in der Gemeinschaft gelernt, wie sie ihr Leben neu als Christen aufbauen. And they learned from those people in that community how to restructure and build their lives new. So können wir zurückschauen auf viele einzelne Leute, die wirklich zerstört und kaputt waren. So we can look back on many people who were really destroyed. Die durch Jesus. And that they through Jesus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, through the power of the Holy Spirit, durch das Wort Gottes, and through the Word of God, und durch Gemeinschaft, das war ein wichtiger Faktor, gesund geworden sind. And also through this community, that was a very important factor, that they became healed, that they were healed. Yeah. Aber Gemeinschaft ist auch immer sehr angefochten. But a community is always yeah, it's a battleground. Battleground. Und wir haben eine Battle verloren, eine Schlacht verloren. And we lost some, or at least one battle. Ja, die Gemeinschaft ist zerbrochen, wir mussten aus der Gemeinschaft heraus. And it fell apart, the community fell apart, we had to leave. Es gab viele Missverständnisse. There were a lot of misunderstandings. Und das hat mich bis heute bekümmert, mich das. And I'm sad to this day about that. Und wir waren dann in einer Situation, wo es uns persönlich auch, wo es einfach schwer war. And we were in a situation where it was just very hard on us. Aus einer so engen, auch liebevollen Gemeinschaft heraus auf einmal wieder dazustehen, ohne jemand zu haben. That we were just taken out of a community that was so close and so loving, and we were on our own again. Aber wir kannten natürlich viele Gemeinden in der Stadt. But we knew a lot of churches in this town. So sind wir herumgereist und haben alle unsere Freunde in der Stadt besucht. So we started traveling and started to visit all our friends in town. Und wir kannten die Gemeinde hier auch schon seit 15 Jahren. And we knew this church for about 15 years. Aber wir haben nicht dazugehört. But we were not part of it. Und wir wussten überhaupt nicht mehr, wo wir zugehören. And we didn't really know where we belonged. So in dieser Zeit der Entscheidung, and in that time of decision, da hat Pastor Rob die Predigtserie angefangen über die 5 Absichten Gottes. Pastor Rob started the series on the 5 purposes. Und wir haben gesehen, dass diese 5 Absichten, and we started to see that those 5 purposes, Anbetung, Gemeinschaft, worship, community, fellowship, Jüngerschaft, discipleship, Dienst, Mission, ministry and mission. Ja. Dass das genau das ist, was wir auch in der Gemeinschaft gelebt haben, was auf unserem Herzen ist. That those were the 5 things that we were living in our community and that that was on our heart. So haben wir gesagt, wir warten die Serie ab. And so we said, we'll just wait till this series is over. Und schauen mal, wie es weitergeht. And then we'll see what happens. Und dann haben wir gesehen, die Vision, das brennt auch in unseren Herzen. And we just saw that vision was also in our heart. Aber wir hatten echt noch Schwierigkeiten, Kontakt in der Gemeinde zu finden. But we really had difficulties to make contacts inside of the church. So haben wir einen Discovery besucht. So we went to Discovery course. Und das war gut, weil endlich hatten wir Leute, von denen wir auf einmal etwas wussten und sie von uns. And that was great because we got to know people and got to know things about people and they about us. So und wir sind ja in eine Couples Night Gruppe gegangen. And we went to Couples Night. Und es war gut, auf einmal auch wieder aufgefangen zu sein. And that was good to be carried again by others. Mit all diesem Kummer und dieser Not, die in uns war. With all that sorrow and yeah. Über das Versagen, die Gemeinschaft, all those negative feelings that we had inside us because our community had fallen apart. So, und wir sind innerlich zur Ruhe gekommen. And we came to rest on our inside. Dadurch, dass wir gemerkt haben, da sind Freunde. And because we knew that there were friends around us. Und jetzt sind wir an einem Punkt, and now we're at a point in life, wo wir merken, dass das war gut und wir gehören jetzt zur Gemeinde. Where we can see that that was good and we're part of this church now. Und es brennt eigentlich darum, wie können wir das umsetzen, was wir in diesen Predigten gehört haben über die fünf Absichten Gottes. But it's burning in our heart, how can we start to live that, what we heard in that series about the five purposes of God. Es ist gut, einmal im Monat Gemeinschaft zu haben. It's very good to have fellowship once a month. Aber was ich mir persönlich wünsche, ist, dass eine Gemeinschaft, wo man sich wöchentlich trifft. But what I would really like is a fellowship where you can meet once a week. Ja. Um einfach das auszutauschen, was wir am Sonntag gehört haben. Just to talk about the things that we heard on Sunday. Um das, was in den guten Predigten, die hier geboten werden, and to talk about those things that the good things that are being preached here. Ja. Um das einfach gemeinsam umzusetzen. Bring it to life what we hear. Füreinander together, zu beten. That we pray for one another. Ja. Und das startet jetzt gerade. And this is starting. We're starting this. Wir haben gesagt, dass wir uns jeden Montag um 19 Uhr bei uns zu Hause treffen. And we said we would meet every Monday at 7 o'clock at home, at our place. Ja, es sind bis jetzt aber noch nicht sehr viele Interessenten da, weil jeder irgendwo seine eigenen Dinge noch hat. But there are not that many people coming yet because everybody has his own schedule and things to do. Gut, aber das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. But that's really something that we want. Dass in der Gemeinde viele Gruppen entstehen. That there are a lot of groups in the church. Die das Gute, was sie hier empfangen, gemeinsam umsetzen, trainieren. That they train and exercise that, the good things that they hear. Vielleicht als Beispiel noch. Maybe as an example. In der Zeit, wo ich hatte sehr viel Zeit und habe angefangen mit Radfahren. I had a lot of time and I started biking. Und ich habe trainiert. So I started training. Und am Anfang, wenn man 80 Kilometer gefahren ist. And in the beginning, when I went for 80 kilometers. Und wenn man dann noch 20 Kilometer über die Donauinsel gegen den Wind radeln then muss. Then you have to maybe go 20 kilometers against the wind on the Donauinsel. Dann ist die Zunge so weit. Then your tongue hangs out this far. Bis fast in die Speichen kommt. It's almost in your wheels. Und da hatte ich ein Erlebnis, dass mich plötzlich jemand überholt hat. And I had this experience that somebody passed me. Weil ich war so müde. Because I was so already so tired. Und er sagte, häng dich an mein Hinterrad. And he said, come in my Windshadow, ja. Ja, Windshadow. Ja. Und ich habe erlebt zum ersten Mal, wie einfach es ist, im Windschatten zu fahren. And I could experience how easy it was to go in the windshadow of another person. Und dann ist er ein Stück vorgefahren und dann bin ich wieder vorgefahren und wir haben uns abgewechselt. So he was riding in front of me and then I was riding in front and he was behind me and so we took turns. Ja, und dann habe ich gemerkt, hey, das ist super Windschattenfahren. Also this is great. Und dann habe ich mich in einem Radsportverein angemeldet. And so I went to a Verein for biking. So, wir radeln jetzt in einer kleinen Gruppe. And so we are biking in a small group now. Mit 10 Leuten. So we are 10 people. Und die Starken fahren voraus gegen den Wind. And the strong ones are in the front. Ich fahre im Windschatten. Fight against the wind. I'm at the back. Und wenn die anderen müde sind, and when the first ones are tired, dann darf ich auch mal vorne fahren. Then I'm also in the front. Und nach kurzer Zeit bin ich müde und kann wieder hinten radeln. And after a very short while, I'm tired and I'm at the back again. So, das ist für mich ein Bild geworden, auch für das, was eine Kleingruppe sein soll. But it has become a picture for me what a small group could be all about. Ich muss nicht alles allein, wir machen das zusammen und unterstützen uns. I don't have to do everything on my own, we can just support each other. Gut, das war das, was ich auf dem Herzen hatte und jetzt hat Beate noch was. Das ist mir nur eben gekommen, als der Mike so erzählt hat, wie man herausgefordert wird, auch wie man wachsen darf durch Kleingruppen. As Mike just said, the way you can grow and you are challenged in small groups. Genau. I had these thoughts. Na jedenfalls am Anfang, als wir uns gemeldet haben hier in der Gemeinde, dass wir mitmachen in so einer Couples-Runde. So in the beginning, when we said we would like to be part of a couples group. Da kamen wir in die Gruppe von Philipp. We were in Philipp's group. Und als wir zum ersten Mal da waren, habe ich so gedacht, oh je, es sind ja alles noch Familien mit kleinen Kindern. Das hast du doch lange hinter dir gelassen. Da passt du gar nicht hin. I was there for the first time and said, oh no, these are all couples with small children. We have left this far behind us. Naja, aber inzwischen sind sie mir alle so ans Herz gewachsen. But in the meantime, they have really become a part of my heart. Und ich möchte sie gar nicht mehr missen. And I don't want to miss these people anymore. Na, jedenfalls ist es so, wenn man zu so einer kleinen Gruppe gehört, dann lernt man sich ja viel besser kennen. And if you're part of a small group like that, you really get to know each other. Dann fängt man an, füreinander zu beten. And you start praying for each other. Und eines Tages war das dann so, Gott legte mir eine Mutter sehr aufs Herz zu Hause. And one day I was really praying for another mother. God put her on my heart. Ich hatte ganz stark das Drängen, dass ich sie anrufen soll. And I had this really strong urge to call her. Naja, und ich kenne Gott, ich weiß, er lässt nicht locker. Das and musste ich dann tun. I know God and yeah, he doesn't give up, so I had to call her. Und dann hörte ich dann, dass sie unbedingt ganz dringend jemand brauchte für ihre Kinder, and für den ganzen Nachmittag. She told me she really needs somebody desperately for her children all afternoon. Und das sind kleine Kinder, ein Jahr und zwei Jahre. One and 2 years old. Und 7 Jahre, glaube ich, and ja. I think a 7-year-old. Und ich hätte niemals so von meinem Interesse jetzt gesagt, naja, ich biete mich jetzt als Babysitter. So from my natural interest, I would have never offered myself as a babysitter, to be a babysitter. Aber Gott ist ja schlau. But God is much smarter than me. Naja, ich hatte genau an diesem Tag, wo sie jemand brauchte, sie erzählte mir das so, ihren Kummer, and on that als day, frei. I had a day off. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich weiß schon. Du willst, dass ich natürlich sage, ich mache das. And they said, okay, God, I know you want me to say, okay, I'll do it. Okay, und dann habe ich das gemacht. And so I did. Und bin unwahrscheinlich beschenkt worden. And I was really blessed or ja. Blessed by you. Ich weiß nicht, diese Kleinen haben mein Herz so erobert. Those small children, they really conquered my heart. Ich war zwar völlig fertig nachher und müde. I was totally beside myself after that afternoon. Aber ich bin abends spät sehr gesegnet nach Hause gefahren. But I went home very blessed that afternoon or that evening. Ja, und da ist es nicht bei diesem einen Mal geblieben. And it didn't stay with this only one as a one-time. Sie hat mich dann öfter gebraucht. And she needed me more often. Und ich habe Dinge in meinem Leben kennengelernt dadurch oder auch neue, ja, Begeisterung für kleine Kinder, was ich nie vorher gedacht hätte. And I got new things. I got excitement for small children again that I would have never imagined. Und was mir so klar geworden ist, dass wir niemals ohne so eine ohne dass man sich besser kennengelernt hätte durch so eine Kleingruppe, das wäre niemals vorher entstanden. And what I realized without a small group where we would have got where we got to know each other that closely, something like that would have never happened. Und für mich war das ein unheimlich tolles Erlebnis. So, ich wusste, Gott wollte das jetzt von mir. And that was such a great experience for me because I knew God wanted that. Und auch wieder so zu erleben, wenn er was von uns will. And to experience that if God wants something from us. Auch wenn wir uns dann erstmal überwinden müssen. Even if we have to overcome ourselves. Ja, dann werden wir unwahrscheinlich beschenkt. We are gonna be blessed and beschenkt. Ja. Blessed. Ja, blessed. Greatly. Und können vielleicht in Dingen wachsen. Ja. And we can grow in areas where we would have never thought. Ja, genau. Okay, das zur Ermutigung und zur Herausforderung. Wer weiß, was ihr noch alle machen werdet, wenn ihr euch auf eine Kleingruppe einlasst. So who knows what you will do if you get into a small group.